Nachttaxi. Wenn spät abends neben dir ein Taxi anhält, das du nicht bestellt hast, und der Fahrer die Scheibe herunterlässt und fragt, wo soll's hingehen? Dann sag, wer weiß wohin. Und steig ein. Draußen siehst du die hellen und dunklen Fenster der Stadt. Und der Fahrer erzählt Geschichten von anderswo und von nebenan. Und das Radio spielt. Fahr mit. Solange bis du weißt, du bist da. Und wenn du aussteigst, vergiss das Trinkgeld nicht. Sag, wo bist denn gewesen, mein schöner Bub? Und wo bist denn gewesen, mein einziger nur? Mir dumm gestolpert bin ich bei 12 neblige Berg. Bin marschiert und bin gereiht auf 6 verbogene Straßen. Bin eingestiegen mitten im 7 traurige Wälder. Bin gestanden vor ein Dutzend mehr Verseuchte. Bin gewesen kilometerweit im Schlund von einem Friedhof. Und ein Regen, ein schwerer Regen. Ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen. Der wird bald fallen. Sag, was hast du gesehen, mein schöner Bub? Und was hast du gesehen, mein einziger nur? Ich hab gesehen ein kleines Baby, rund um ein dumm wilde Viecher. Hab gesehen eine Straßen aus Diamant, aber keiner war tot. Hab gesehen einen schwarzen Ost, von dem's Blut aber tropft ist. Hab gesehen einen Saal voller Männer mit blutigen Hämmer. Hab gesehen eine weiße Latte, die ist gestanden in Wasser. Hab gesehen 10.000er Zellen mit brochene Zungen. Hab gesehen Quer und Schwerter in die Hände von kleinen Kindern. Und ein Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, der wird bald fallen. Sag, was hast denn gehört, mein schöner Bub? Und was hast denn gehört, mein einziger nur? Ich hab gehört den Donner, der hat ausgebrüllt eine Warnung. Hab gehört das Brüllen von einer Wellen, was könnt schlucken die Welt. Hab gehört 100 Trommler mit Blasen auf die Hände. Hab gehört 10.000 Flüstern und keiner hat zugehört. Hab gehört einen Menschen verrecken. Hab gehört viel Leute lachen. Hab gehört das Lied von einem Dichter, der ist gestorben in der Gossen. Hab gehört einen Clown, der was gewarnt hat auf der Straße. Und ein Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, der wird bald fallen. Und sag, wen hast du getroffen, mein schöner Bub? Und wen hast du getroffen, mein einziger nur? Ich hab getroffen ein kleines Kind, neben einem hähnlichen Pony. Hab getroffen einen Weißen, hat einen Hund gehabt, einen Schwarzen. Hab getroffen eine Frau, hat brennt wie ein Scheidel. Hab getroffen ein Madel, die hat mir gegeben einen Regenbogen. Hab getroffen ein Mann, der war verletzt durch die Liebe. Hab getroffen ein Mann, der war verletzt durch ein Haus. Und ein Regen, ein schwerer Regen. Ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, der wird bald freuen. Und sag, was tust denn jetzt, mein schöner Bub? Und was tust denn jetzt, mein einziger nur? Ich geh wieder zurück, wo's bald aufhängt ins Regnen. Wie ins Innerste gehen von die tiefschwarzen Wälder, wo die Leute alle viel sind und lauernere Hände sind, wo die Giftkerndeln eher das Wasser überschwemmen, wo der Hahn ist nix anders als wie der dreckigste Hefen, wo ein Henker sein Gesicht allerweil gut versteckt ist, wo der Hunger schier ist und die Söhne sind vergessen, wo die Farb schwarz ist und die Nummer gar nix. Und ich will's predigen, denken, erzählen und wir's atmen. und auf die Berg wend, werden's alle deutlich sehen können. Und dann wäre im Meer stehen und langsam versinken. Aber mein Lied kenne ich gut, bevor ich anfange ins Singen. Und ein Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, ein schwerer Regen, der wird bald fallen. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, rain. What did you see, my blue-eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. Saw highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with hammers a-bleeding. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands was a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sounds of a clown who cried in the alley. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman, her body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm going back out for the rain starts a-falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and the hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where the hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it, and reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard. Rains are gonna fall. Dobrý večer, Jörg Schumler, bonsoir, guten Abend bei Nachttaxi. Sie hören Nachttaxi auf Radio Orange, Radio Freies Salzkammergut, Radio Wanderbühne und im Nachttaxi-Podcast auf iTunes. Und Ihr Taxler ist wie immer Martin Auer. Mein Freund Gustl, Gustav Freudmann, hat vor einiger Zeit eine Webseite mit dem Titel »Mein Liederbuch« veröffentlicht. Untertitel »Eine Sammlung von Liedeln«, was ich in unser Sprache übersetzt habe. Mehr an Erklärung für diese Sendung braucht es eigentlich nicht. Auf dem Weg zu Haus. Am Bahnhof sitze ich da ganz still, mit einem Vorschein für mein Reiseziel. Auf Tour mit lauter kleinen Gigs, hab einen Koffer, meine Gitarre und nix. Jeder Tag ist durchplant bis ans End für einen Dichter und seine One-Man-Band. Auf dem Weg zu Haus, Marisa Kehren. Auf dem Weg zu Haus. Zu Haus, wo die Gedanken fliegen. Zu Haus, wo's meine Musik spielt. Und zu Haus, wo mein Liebste liegt und still wird auf mich. Jeder Tag zahlt sie dahin mit Chick-Kaffee und Ende nie. Eine Stadt ist wie die andere und überall dasselbe Schmäh. Wenn ich einen Fremden sehe ich allein, dann weiß ich schon, wo ich gern war. Auf dem Weg zu Haus, Marisa Kehren. Auf dem Weg zu Haus. Zu Haus, wo die Gedanken fliegen. Zu Haus, wo's meine Musik spielt. Und zu Haus, wo mein Liebste liegt und still wird auf mich. Heute gebe ich wieder, was ich hab. Ich spiel brav mit und tu es ab. Alles, was ich sing, kommt zurück zu mir, so halbert, dass ich es gar nicht gespür. Am Ende fühle ich mich dann so ganz leer, und jetzt nur wer lieb zu mir war. Auf dem Weg zu Haus, werde ich so gern, auf dem Weg zu Haus. Zuhause, wo die Gedanken fliehen, zuhause, wo's meine Musik spielt und zuhause, wo mein Liebste liegt und still wart auf mich. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories, and every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Thoughts escaping home, where my music's playing home, where my love lies waiting silently for me, silently for me. Auf wem stehst? Kilometer weit gerät auf Stacheldraht, eine wilde Kobra trage ich um den Hals. Bei der Straßen hab ich mir ein Haus hingestellt aus Klapperschlangenleder und das alles. Ich hab einen nagelneuchen Rauchfang getrogen, aus Totenköpfen zusammengebaut fest. Und jetzt gingen wir eine kleine Runde, Madl, und du sagst mir eins. Auf wem stehst? Eine Hand wie ein Grabstein, ein Gemüt wie ein Grab. Viel zu jung, dass ich vor dem Sterben schon Angst hab. Um die Stadt bin ich geritten, die Peitschen in der Hand. Ruhig bleib, Madl, halt's Mundwerk benannt. Sag, auf wem stehst? Sag, auf wem stehst? Sag, auf wem stehst? Mich frag dich, auf wem? Auf wem das stehst? Die Nacht war schwarz, der Himmel blau. Der Eiswagen ist abascht wie eine Sau. Es war auch gestraft, einer hat brüllt, das sollte das gehört haben, das war ein Bild. Stehst auf ihn? Stehst auf die? Stehst auf mich, Madl? Stehst drauf? Ja? Auf wem, Madl, sag? Auf wem stehst? Thank you. Der Flieger aus Kristall. Bevor es dir jetzt ins tiefe Nix verlierst, hätte ich noch gern einen Kuss von dir, dass ich das Glück noch einmal gespür. Ein Kuss von dir, ein Kuss von dir. Die Tage sind hell und dann so weh, pack mich ein in deinen sanften Ring. Die Zeit war viel zu arg zum Ming. Wir werden sie sehen, werden sie wiedersehen. Geh, sag mir, wo deine Freiheit ist. Die Straßen gehört eh für immer dir. Da sparen wir da in Grund dafür, dass du lieber heißt, ich flieg weg von dir. Der Flieger aus Kristall ist voll mit tausend Madeln, tausendmal, dass ich nicht weiß, was ich alles soll. Und wie wir zurück sind, schreibe ich einmal. A vast, radiant beach in a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children smug in the woolly cotton grains of infancy. The music and voices are all around us. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again, we'll meet again. Fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Das war Nachttaxi mit Musik von Bob Dylan, Simon & Garfunkel und den Doors und Nachdichtungen von Gustav Freudmann. Die Seite Mein Liederbuch finden Sie auf gustav.freudmann.eu. Also dann, gute Nacht, Dobranoc, Igeceler, Bonne Soirée.